Transparenz für die Ohren. Leute. Prima, dann möchte ich alle begrüßen, die heute hier sind. 21.07. 21.02 Start der Sitzung NRW-Presseteam. Ich denke, wir machen das so, wir tragen, Vaku, machst du das Protokoll? Kann ich machen, ja. Okay. Dann möchte ich auch die Gäste begrüßen. Der Oliver ist schon eingetragen. Die anderen können das gerne noch machen. Also jeder kann in diesem Pad mitschreiben. Kommen wir zur Genehmigung der Tagesordnung. Tagesordnung wird genehmigt. Fragezeichen? Keine Gegenrede. Gut. Keine Einwände. Super. dann Genehmigung des letzten Protokolls. Da hat sich ja auch schon mal einer reingeschaut. Gut, dann ist das genauso. Mitglieder zu oder Abgänge. Gibt es jemanden, der neu teilnehmen möchte an der Mitarbeit in der ÖA? Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir gleich weiter aus der Fraktion. Da steht Sommerpause, aber. Und da sind ein paar Dinge eingetragen. Moni, möchtest du da vielleicht mit anfangen? Ja, kann ich natürlich gerne machen. Wir haben gestern Abend eine große Mammelsitzung gehabt zum Thema Pflegestreik, weil es einfach im Moment aktuell ist und weil ja viel auch über Twitter kommt. Was ich erstmal, heilt das bei euch so oder nur bei mir? Das ist die Frau Katschak. Frau Katschak, könnten Sie sich vielleicht muten, also nur das Mikrofon leise stellen? Ja, das mache ich jetzt einfach auf den Mikrofon-Button. Genau. Weil das Problem ist, dass dann wieder halt, wir hören uns dann bei Ihnen selbst. Dankeschön. Ja, das war eine, fand ich, sehr gute Mammelsitzung, weil wir hatten über Twitter so ein bisschen beworben und es waren tatsächlich auch einige da, die nicht bei den Piraten aktiv sind, sondern die halt Betroffene sind, Pfleger, Pflegerinnen aus anderen Bundesländern, aus Berlin, die auch nochmal sehr deutlich die angespannte Situation skizziert haben. Und wir haben gestern, ich sag mal, so ein Campaigning-Paket entworfen, was wir Landesverband, Fraktion, Bund, was wir vielleicht gemeinsam tun können. Die Fraktion ist dabei, einen Antrag zu schreiben, halt in NRW ein großes Pflegehearing zu beantragen. Wir werden die Demo am 3.9. vor dem Landtag unterstützen. Und wir hatten halt für den Landesverband die Idee, dass ihr vielleicht einen Flyer entwerft. Der Input käme halt von McGuire's und von der Sandra Lörs. Und dass man den halt an die KVs bringt, dass sie den an Infotischen verteilen könnt. Und dass der Landesverband halt diese Demo am 3.9. unterstützt. Auch offiziell, der Daniel wollte euch da einen Antrag für die nächste LAFO-Sitzung zustellen. Und wir würden dann halt mit euch auch gemeinsam überlegen wollen, wie wir das halt um den 3.9. herum pressetechnisch auch gemeinsam begleiten können. Wir werden versuchen, an diesem Demo-Tag, genau an dem Tag, ja Plenum in NRW, wir werden versuchen, genau an dem Tag zu der Zeit einen Antrag im Plenum zu platzieren. Und wir haben uns vorgenommen, ob das gelingt, wissen wir nicht, den nach draußen zu streamen, die Diskussion zu dem Antrag, sodass man das auf der Demo im Grunde verfolgen kann, was im Landtag dazu gesprochen wird. Und wenn die dieses Hearing ablehnen, das werden sie ja wahrscheinlich, weil es von uns ist, würden wir selber halt im Landtag ein Hearing zum Thema Pflege anstalten. Das ist so der Plan, aber wir wollen halt gucken, dass wir das als gemeinsame Aktion des Landesverbandes und der Fraktion in NRW hinkriegen und auch gucken, wie wir die Bundespresse mit einbinden können. Die wissen halt auch schon Bescheid. Und ich habe jetzt heute schon mehrere Blogbeiträge bekommen, die ich auch an die Bundespresse weiterleiten kann, die das dann auch veröffentlichen können, sodass wir das im Grunde von allen möglichen Seiten bespielen können. Das ist so der Plan. Dann könnten wir von uns aus ja im Prinzip sagen, wir machen ab eine Pressemitteilung, dass wir darauf hinweisen auf die Demo, dass wir vielleicht einen kurzen Anreißertext auf den NRW-Blog packen und danach dann die größeren Texte über die Bundesseite spielen, weil die ja doch höhere Zugriffszahlen hat. Ja, und da brauchen wir im Grunde, ich sag, zwei, drei Leute, die das koordinieren. Also ich würde das für die Fraktion übernehmen mit Ingo zusammen. Und wenn du das machst halt für den Landesverband, dann müssen wir uns noch einen vom Bund suchen, dass wir das auch zeitlich gut abstimmen, wer wann was rausgibt. Halt auch im Zusammenspiel mit Daniel Düngel natürlich, der das inhaltlich in der Hand hat. Das also der Jürgen und ich, wir sind, ne? Genau, wir sind ja auch Bundespresse, von daher sollte das ein kurzer Weg werden. Ja, ja, das klären wir dann mit den Kollegen. Okay, aber ansonsten so von der Idee dann seid ihr dabei und glaubt ihr denn, dass wir, wenn wir, sag ich mal, einen Aufschlag auch in bei den Stammtischen machen können, weil ich weiß ja von einigen, dass doch auch überall Infostände wieder gemacht werden, dass wir das da kommunizieren können, das wäre dann eigentlich auch euer Job, dass die tatsächlich dann auch die Flyer verteilen. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Also ich meine, wir haben jetzt am Donnerstag Vorstandssitzung. Wenn wir das so, wie wir es jetzt geplant haben, dann auch mal ein bisschen verbreiten und über die NRW-Info schicken und auch die, ja, ich sag mal, eine Sammelbestellung machen für die Flyer, dann sollte das durchaus bis in die kleinsten KVs reingehen. Paki, organisierst du das mit der SG-Gestaltung, Layout und dem Flyer? Ich werde den Marc mal da anhauen. Marc Janssen, der hat jetzt wieder ein bisschen Luft, dass wir da zusammen irgendwie ein paar Designer oder ein, zwei Designer haben. Ja, also wie gesagt, ne, für das Input, das bekommt ihr. Und wir bräuchten dann halt tatsächlich jemand, der den Flyer dann gestaltet und der dafür sorgt, dass der in Druck geht. Und da müssten wir halt gucken, wie wir die Verteilung hinkriegen. Sagst du mir eine Deadline? Der 3.9. ist die Demo und da müssen die quasi verteilbar sein. Also im Grunde fände ich es schon schön, die würden wir im Vorfeld verteilen können, weil man ja auch dazu aufrufen kann, sich an dieser Demo zu beteiligen. Ja, also as soon as possible. Und Inhalt soll im Grunde nicht so sein, sehr sein, die Situation der Pflegerinnen und Pfleger, sondern was das im Grunde für alle Betroffenen bedeutet und dass jeder von dem Thema betroffen sein kann und sich mal ausmalen soll, wie es ist, wenn er selber in die Situation kommt, gepflegt werden zu müssen, wenn da nicht genug Pfleger da sind. Also es geht ein bisschen auch darum, in der Bevölkerung so auf diese Problematik aufmerksam zu machen, dass halt jeder es jeden treffen kann. Mhm. Ja, ich würde sagen, zum Verteilen müssten die dann mindestens 2 Wochen oder so vorher fertig sein, dass die KVs eine Möglichkeit haben, die noch unter die Leute zu bringen, ne? Genau. Also ich würde sogar sagen, möglichst schnell, ne? Weil die machen ja jetzt nicht jeden Samstag einen Infostand. Also ich würde sagen, ich bin am Donnerstag, das ist bis übermorgen, ne? Dann gucke ich auch, dass ich nochmal ins Mumble in die Vorstandssitzung komme. Vielleicht weiß ich dann schon mehr aus der Fraktion, dass wir das schon mal nochmal kurz ansprechen können. Prima. Ja, prima. Du sagtest jetzt, du hast Blogbeiträge für den Bund, die würdest du dann uns irgendwie nach und nach zuspielen. Und die, ja, was Pressemitteilung angeht oder so, das sollte ja dann etwas zeitnah erst geschehen, denke ich mal, ne? Genau, aber das würde ich halt auch erst mit unserer Pressestelle und mit Daniel absprechen, dass wir uns da nicht gegenseitig auf die Füße treten, sondern dass sich das irgendwie ergänzt. Okay. Ja, okay. Prima. Dann sind wir mit dem Thema dann soweit durch. Wir haben hier noch eingetragen, weiteres Mammel der Fraktion, Landesluftverkehrskonzept. Hat der Oliver gerade eingetragen. Möchtest du was dazu sagen, Oliver? Das ist das klassische Themenmammel, was wir alle 2 Wochen haben und das ist tatsächlich am 30. Juni, Juli wieder dran. Und da kommt das Landesluftverkehrskonzept. Das ist dann mittelfristig auch was für die AGÖA, allerdings natürlich noch nicht unbedingt zu diesem Termin. Als Info, wir haben ja auf dem LPT einen Antrag dazu gehabt, ein Positionspapier, was positiv beschieden wurde. Wir haben Kontakt mit einigen kommunalen Piraten, weil das betrifft ja direkt meistens natürlich die, die an Flughäfen wohnen, also in Karst und Siegburg und sowas. Und wir werden uns mit ein paar Piraten und mit ein paar anderen von Bürgerinitiativen eine Woche nach dem Mumble auch im Wahlkreisbüro treffen, also in der Landesgeschäftsstelle oben, und darüber sprechen. Wer also Lust hat, kann da vorbeikommen. Und in dem Mumble selbst werden wahrscheinlich auch von diesen Bürgerinitiativen dabei sein. Und das Ganze soll in einem Antrag münden. Und spätestens, wenn der Antrag so auf den Weg geht, ist das natürlich auch eine Sache für die AGÖA, weil wir aus der Landtagsfraktion natürlich nicht die sind, die den Aufschlag gemacht haben, sondern den Aufschlag haben im Grunde die aus Weeze, Karst, für den Flughafen Düsseldorf und Siegburg schon gemacht. Die haben ja schon relativ früh damit angefangen, bevor sie auch in den Räten waren, dort zumindest was Nachtflüge betrifft, aber auch andere Dinge aktiv zu werden. Und für uns im Land kommt natürlich vor allem noch der Klimaschutz hinzu, weil der Klimaschutzplan an der von der Landesregierung nicht umgesetzt wird. Ansonsten verweise ich aufs Positionspapier. Das als Hinweis erst. Ich komme also sozusagen in zwei Wochen nochmal. Ihr habt allerdings das Themenmumble normalerweise immer vor der Vorstandssitzung gemacht, ne? Da werdet ihr jetzt... Sind wir da jetzt aus der Reihe? Wir haben irgendwie unser, ne, wir haben diesen Zeitplan. Irgendwie ist der geknickt an irgendeiner Stelle. Ich weiß nicht, ob wir den geknickt haben oder ihr. Das könnten wir aber überlegen, ob wir den wieder über eins bringen. Vielleicht nicht gerade jetzt, weil die Termine schon liegen, aber nach der Sommerpause vielleicht nochmal überlegen, ob wir ändern oder wie wir das machen. Ich hätte noch eine Frage oder eine Anmerkung zu dem Termin in der LGS. Das wäre ja schön, wenn du sagst, da kommen auch andere Gruppen, die daran beteiligt sind, wenn wir da vielleicht vorher in der kurzen Pressemitteilung darauf hinweisen. Und vielleicht können wir parallel einen Blogbeitrag machen, in dem dann nochmal so ein bisschen drinsteht, worum es bei der ganzen Geschichte geht, dass wir das ein bisschen breiter aufziehen. Das fände ich eigentlich nicht schlecht. Ja, sagst du nochmal, wann der war, Oliver? Einen Moment. Ich möchte es auch euch ganz genau sagen. Also Themenmumble ist natürlich 30. Juli 19 Uhr. Den lassen wir auch so. Dann müssen wir danach, müssen wir uns dann praktisch wieder anpassen. Und Landesluftverkehrskonzept Wahlkreisbüro, also in der Landesgeschäftsstelle oben, ist 14.30 Uhr am 6. August, also tatsächlich eine Woche später. Und das haben wir sozusagen in den frühen Nachmittag bewegt. Da konnten alle, die wir sozusagen unbedingt dabei haben wollen. 14.30 Uhr. Genau, 14.30 Uhr, 6. August. Darum können wir natürlich sehr gerne was machen. Das liegt dummerweise für jetzt für die AGÖA dummerweise direkt zur Gamescom. Am Folgetag, am Freitag bin ich bei der Gamescom. Aber man kann natürlich gut irgendwie davor was dazu machen. Das Material haben wir ja. Die Frage ist jetzt sozusagen nur, was kommt jetzt in den Antrag und was kommt nicht in den Antrag. Und okay, dann dazu die Frage, gibt es zu dem Thema noch weitere Dinge, die wir da besprechen müssen, oder gehen wir dann jetzt zur Gamescom weiter? Der Ex-Wezianer hat sich gerade eben rot eingefärbt, aber ansonsten, ich glaube, von mir aus komme ich nochmal auf euch zu. Okay. Wie gesagt, sollen wir dann mit der Gamescom weitermachen? Michelle, du bist auch da, sehe ich. Ihr habt da heute, glaube ich, ein großes Mumble zugehabt, oder? Das große Mumble war ein kleines Mumble. Aber es ist alles gut, die Vorbereitungen sind komplett abgeschlossen. Ich habe jetzt den Antrag für die Kölner Polizei auf Genehmigung dieser, in Anführungszeichen, Mahnwache. Und die Merchandise-Artikel sind bestellt, die Flyer sind in Mache. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist so ein bisschen, dass die Leute verbindlich sich eintragen, wann sie kommen. Wir werden noch mal ein Mumble machen am Sonntag vor der Gamescom, das auch noch mal relativ groß ankündigen, um zu gucken, ob wir noch Leute finden, die halt zusagen zu kommen. Und auch da müssten wir im Auge haben, dass wir dann tatsächlich die Gamescom pressetechnisch begleiten, ne? Dass wir dann halt zur Gamescom auch eine PM rausgeben. Ja, so ist der Termin. Der Termin ist der 6. bis zum 9. August, wobei der 6. ist ja der Tag für dieser nicht öffentliche Tag für Fachpublikum. Wir werden vor der Gamescom sein von Freitag Mittag bis Sonntag Nachmittag. Mit wie vielen Leuten seid ihr ungefähr da? Ihr habt, glaube ich, einmal drin und einmal draußen was, ne? Also ich habe mich ja jetzt nur um draußen gemacht. Da sind, glaube ich, so knapp ein Dutzend Leute, die sich zwar eingetragen haben, dass sie kommen, aber nicht eingetragen haben, genau wann sie kommen zum Teil. Insofern wäre es gut, wenn wir da halt nochmal guckten und verbindliche Zusagen haben. Drin sind ja auch einige. Also ich weiß, dass Simone hat ja einen Antrag auch zum Thema Gaming vorbereitet und die hat auch Termine an dem Donnerstag mit einigen Spieleherstellern. Also das heißt, die ist auf jeden Fall drinnen unterwegs, aber ich glaube auch eine Truppe vom Landesverband ist drinnen, glaube ich, für Interviews. Da weiß der Michel vielleicht mehr. Ja, ich wollte es gerade raussuchen, wer es ist. Ich meine, die Maya ist es und der Bernpirat und meine Wenigkeit, aber ich suche sofort raus. Also ja, wir wollen rumlaufen für Interviews und... Genau, aber ich weiß noch nichts über Termine und so. Also ich kann nämlich auch erst ab Donnerstag. Ja, aber es geht auch um den Donnerstag. Ich bin leider gerade erst zu Hause reingekommen, aber ich suche sofort raus und sag's euch. Genau, das wäre ganz gut, wenn du mir diese Info mal zukommen lässt, weil darauf habe ich von Miete noch nicht wirklich was gehört, damit ich bald planen kann. Aber wie gesagt, ab Donnerstag habe ich eh Urlaub und bin dann da auch, habe das Wochenende die Gamescom eingeplant, sagen wir so. Ist das geplant, dass ihr da Podcasts macht und die dann praktisch uns zur Verfügung stellt für die Website? Oder wollt ihr Interviews machen, die dann hinterher in Schriftform in den Blog kommen? Ich weiß da sogar, werden sie. Aber wie gesagt, ich war da oder wurde bis jetzt nicht wirklich, ich wurde nur gefragt, möchtest du dort dann Interviews führen und Fragen stellen, aber die Planung, die wurde ich noch nicht wirklich einbezogen, das ist ein bisschen traurig oder suboptimal, da muss ich den Miete nochmal anhauen, aber ich bin jetzt auch die letzten Tage noch nicht wirklich dazu gekommen, weil der Bundesparteitag steht an und irgendwie viel zu tun. Also ich wollte mit dem Mieter auf dem Bundesparteitag nochmal reden zum Thema, wann sind Interviews und wann können wir nach draußen, weil es beim letzten Mal ja draußen auch entsprechend spaßig war und ich würde mich da gerne ein bisschen zweiteilen, zumal es ja auch noch einen offiziellen Termin für die Abgeordneten gibt, die eingeladen worden sind von vom Bio, wo es so eine Führung gibt, so eine Rundführung, die gab es im letzten, vorletzten Jahr auch, wo man einfach mitgehen kann. Und ja, dann hat man einmal diesen offiziellen Teil, einmal den Innen-Interview-Teil und einmal den Außenteil getrennt. Genau, wenn ihr euch auf dem BPT trefft, dann haut mich doch bitte vorher an, damit ich dabei sein kann. Das wäre ganz lieb. Ich hätte auch da gerne noch eine Bitte. Ich weiß, dass letztes Jahr relativ spät angefangen wurde, die sozialen Medien zu bedienen. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Jahr oder zwei Leute von euch sich darum kümmern, dass das konstant bespielt, mit Fotos bespaßt wird und halt auch so ein bisschen erzählt, was ihr da so macht. Ich warte auf das Passwort für den Twitter-Account. Und Facebook habe ich dir gegeben. Hat der Paki geschickt? Ja. Ja. Den müsstest du haben vor 3 Tagen oder so. Per Mail? Ja. Ach so, okay, ich guck mal. Also Marc hat ihn auch noch, Jürgen, Vako, ich und der Vorstand. Ja, ich kriege im Moment wieder ganz, ganz viel Spam und ja. Okay, aber musst du nur mal gucken. Ich such mal, okay, super, danke dir. Jo, gerne. Auch ruhig Instagram noch dazu, ne? Weil das eignet sich da, glaube ich, für Fotos auch noch ganz gut. Ja, genau, klar, das auf jeden Fall. Das hätte ich dann eher alles auf dem Handy und dann klappt das. Mhm, perfekt. So, ich würde dann gerne auch noch mal kurz auf die Videos eingehen. Ich persönlich fände das toll, wenn ihr welche macht, dass ihr vielleicht auch jeweils einen kurzen Clip macht, wo ihr irgendwie ein, zwei zitierfähige Dinge drin habt, ein, zwei Zitate, die man so im Prinzip für sich alleine stehen lassen kann, die mit der Gamescom und mit unseren politischen Dingen etwas zu tun haben. So ein, zwei kurze Statements, die man dann jeweils auch standalone auf den Blog packen kann. Ich werde es versuchen, dem Maid und dem Bernd und der Christina zu sagen, je nachdem, wer da hinter der Kamera ist und was da passiert. Ich glaube, das Problem ist, Maya und ich sind eher so die Interviewpartner, als dass wir die, also vor der Kamera, statt die Leute, die es dann organisieren. Wir könnten ja durchaus aus der Fraktion jemanden schicken, der Aufnahmen machen kann. Michelle halt. Ja, normalerweise läuft es so, dass derjenige, der schneidet, die Sachen dann auch direkt in den YouTube-Kanal einspielt und die Links dann entweder an einen Twitter- oder einen Facebook-Account schickt. Da müssten die Leute, die Social Media machen, dann gucken, dass das noch weiter verbreitet wird, eventuell fürs Blog. Also am besten noch jemanden nennen, der mit dem Laptop da ist und die Sachen dann im Blog noch aufspielt. Ich spreche auch nochmal mit unserer Pressestelle. Das war eigentlich in der Regel relativ easy. Ja, also der Bernd weiß zum Beispiel, wie das geht. Ja, das Problem sind die langen Interviews, also die ich sag mal, inhaltlichen Interviews und weniger die, hallo, ich bin jetzt hier auf der Gamescom und erzähle ein bisschen was, sondern die langen Interviews, die sind in der Regel dann, werden nachbearbeitet nach der Gamescom und werden irgendwann ein, zwei Wochen danach dann veröffentlicht. Also kleine Clips kannst du natürlich immer gut über die Social-Media-Kanäle teilen. Okay, gibt es zu dem Thema Gamescom dann noch mehr? Das ist nicht der Fall, dann würde ich weitergehen zu dem Blog erledigt. Wir haben in der letzten Woche im Blog, weil wir auch im Bund relativ viel hatten und aktuell ja Sommerpause ist, nicht so fürchterlich viel gemacht. Wir hatten die kurze Aktion Dein neues Zuhause für die armen SPD-Mitglieder, die mit der Vorratsdatenspeicherung nicht einverstanden sind und dann mit Daten eine neue Partei wählen könnten. Und wir hatten den Hinweis auf den Bundesparteitag mit auch dem Motto-Plakat drin. Ja, es war nicht so wahnsinnig viel. Wir hatten heute die Pressemitteilung zum Betreuungsgeld, die ja eng verwoben war mit der vom Bund. Und ja, also ich finde, sie ist eigentlich ganz gut geworden. Mhm. Gibt es da Anmerkungen? Nee, hat reibungslos funktioniert. Also ich war natürlich toll, dass Masch die großartige Vorarbeit da geleistet hat. Dann kam halt noch von der Fraktion die Hilfe. Die Abstimmung mit Daniel hat auch gut geklappt. Ingo war bei uns im Pad und hat geguckt, dass da jetzt nichts sich widerspricht oder doppelt oder dreifach kommt. Und ich glaube, wir haben also sowohl Bund als auch NRW als auch Fraktionen alle unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Jetzt müssen wir gucken, ob das noch in den Redaktionen ankam und wie es aufgegriffen wird. Da würde ich dann gucken, dass ich in den nächsten Tagen mal gerade zu dem Thema einen Google Alert anschmeiße. Ja, mhm. Ja, was mir auch noch einfällt, das steht jetzt nicht, weil das haben ja nicht wir gemacht, sondern du. Mir hat dein Interview mit der WAZ sehr gut gefallen. Das war eine gute Mischung aus persönlicher Vorstellung von dir und der Politik der Partei. Also das hat mir gut gefallen, das haben die gut gemacht. Ja, danke. Auch ein recht langes Gespräch. Also es ging irgendwie 2 Stunden und ich war auch zufrieden, auch wenn, ja, es so ein bisschen lieb und brav war. Also ich habe durchaus da auch schon ein bisschen kritischer Sachen gebracht, die hat er aber nicht genommen, aber gut. Ich habe aber noch eine Chance und zwar habe ich nächsten Mittwoch ein Interview mit den Aachener Nachrichten. Da kommt eine Redakteurin, die will auch ein Porträt über mich machen, weil ich halt lange Zeit in Aachen gelebt habe. Resultiert das dann aus dem Beitrag in der WAZ oder aus der Tatsache, dass wir die Woche vorher die Pressemitteilung hatten zu deiner Wahl zum Vize-Chairman der PPI? Nee, das war jetzt direkt eben wegen der WAZ. Also sie hatte halt gelesen, dass ich aus Aachen komme und das fand sie halt wichtig, dass ich dann nochmal eben als ein berühmter Aachener dann eben auch in den Aachener Nachrichten vorgestellt werde. So, guck an. Ja. Okay, schön, finde ich gut. Also war das mit dem zweitwichtigsten Pirat doch ein guter Hinweis im Titel. Ja, das war cool, ne? Ich finde das furchtbar. Ich weiß, dass du das furchtbar findest. Als Hinweispause haben, ist natürlich von der Fraktion aus, werdet ihr natürlich, hat bestimmt der Ingo auch schon gesagt, noch was sehen, glaube ich, von Joachim, der ja noch den Sommerinterviews haben und wo wir in der Fraktion gerade gesammelt haben, was haben wir denn alles im letzten Jahr bewirkt in der Fraktion. Das wurde also alles schön in einem Pad gesammelt und das kann er verwerten und wir verwerten das natürlich auch wieder in einem Flyer, wo dann drin steht, was wir alles erreicht haben. Den werde ich auch der wird auch zu Gamescom fertig sein, den werden wir dabei haben. Zu den Sommerinterviews, die Frage, gibt es da schon irgendwie Termine? Ist das wieder WDR, diese Sonntagsformat oder ist das auch wieder Sat.1 oder so? Meines Wissens ist das Sat.1. Ach so, die haben das letztes Jahr auch gemacht. Jo, die machen das jeden Mal. Ja gut, okay, wenn ihr da was wisst, einen Termin oder so, können wir ja auch eine kurze Ankündigung machen. Gibt es dazu noch mehr oder dann würde ich sonst weitergehen zu presseoffene geplante GMs? Ich entschuldige mich noch für Aktion mit dem neues Zuhause für SPD-Mitglieder, dass ich das nicht in der Rede verwendet habe zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Aber ich glaube, wir haben in unseren Reden, Dietmar und ich, ganz gut erreicht, dass die Ministerpräsidentin rausgerückt ist, dass sie doch, zumindest auch wenn sie es nicht genau gesagt hat, aber dass sie doch ihre Leute unter Druck gesetzt hat. Ich glaube, das war auch ganz gut. Ja, ging ja durch die Presse, dass sie das gemacht hat. Das stimmt, ja. Okay, dann käme ich jetzt zu offene geplante PMs. Wir haben ja den Bundesparteitag. Vaku, wann fährst du hin? Ich komme Freitagabend an, 19 Uhr irgendwas. Okay, wir fahren am Donnerstag schon hin und werden gucken, dass wir uns das Pressezentrum anschauen und das Fotostudio damit aufbauen. Und wir wollten vorab dazu noch was machen. Das haben wir weiter unten stehen. Also die allgemeine Ankündigung der PT, denke ich, kann man noch machen. Und ein paar Dinge, die so tagsaktuell anstehen. Alles weitere hatten wir unten aufgeschrieben, weil wir ja in der Wahl auch eigene Kandidaten haben. Ich würde ganz gehen zu den Blogbeiträgen. Oliver, dein Interview ist inzwischen fast fertig, würde ich sagen. Ich muss gucken, dass ich die Fotos, die du mir geschickt hast, dann noch dazufüge. Ich denke mal, das wird aber erst nach dem Bundesparteitag was werden. Vorher werde ich noch keine Zeit haben. Dann lass mir das lektorieren und dann würden wir das in der Floschenpost und auf dem NRW-Blog wieder so kurz zeitversetzt veröffentlichen, wie wir das mit Moni und mit Simone auch gemacht haben. Also lektoriert ist das schon, ne? Da fehlen dann jetzt nur noch die Fotos. Ja, danke, also bin ich es. Okay. Nein, ich habe dafür Verständnis. Okay, dann haben wir noch die fünfteilige Serie mit der Flaschen und der Fraktion und der Leonie zur Situation der Flüchtlinge. Das ist inzwischen wirklich relativ weit gediehen. Die Marie Kuster ist bei Teil 4. Sie wird für den Frank Herrmann, der in Urlaub ist, da noch ein paar Teile einfügen. Dann müssen wir den fünften Teil noch fertig machen. Dann denke ich, werden wir das alles nochmal komplett lektorieren lassen, damit das stilistisch am Ende wirklich alles aus einem Guss ist, weil ja verschiedene Autoren dran waren. Und Vaku macht einen Ankündigungstext, steht hier. Das finde ich gut. Ja, ja, ich habe da auch schon mal ein bisschen was ins Pad reingeschrieben. Das ist aber, glaube ich, noch ein bisschen polemisch. Und wie gesagt, da müsste man dran noch mal dran rumfeilen, weil es hängt ja ein bisschen davon ab, wann genau das dann online geht und wie die ganzen Teile sich gestalten. Aber es ist schon mal ein bisschen was getextet. Bilder zur Verfügung stellen für die Artikel, weil fünf Beiträge sollen ja nicht als Textwüste enden. Ja. Okay, ich denke, dann wären wir damit durch. Die Demo hatten wir oben schon angesprochen. Ja? Nochmal eben die Frage, ich vergesse das immer wieder, wann sind in NRW die Sommerferien zu Ende? Am 11. August. Dann wäre das ja eigentlich nicht schlecht, wenn wir das noch vor dem Sommerferienende zumindest beginnen könnten mit dieser Reihe, oder? Ja, Wenn der Parteitag rum ist, denke ich, ist auch Zeit, das wirklich fertig zu machen. Ja, ein bisschen durchschnaufen dann. Ja. Okay, dann würde ich weitergehen. Die Unfertigen, denke ich, können wir jetzt erstmal einfach übergehen. Noch eine ganz kurze Sache zum BPT, weil ich gestern in der Bundessitzung dabei war, was ich eigentlich eine ganz gute Idee fand. Ich weiß nicht, wie weit das direkt jetzt die Gruppe hier tangiert, aber man kann wohl vorbereitete Blogs und PS zu Anträgen, die sozusagen auf der Beratungsliste stellen, an die Bundespresse weitergeben. Und die würden dann sozusagen, wenn die Anträge angenommen werden, und das ist irgendwie ein interessanter Antrag, wo man vielleicht noch ein bisschen was zu schreiben kann, dann die entsprechenden Texte wohl dann auch veröffentlichen. Das ist so gesehen höchstwahrscheinlich für Antragsteller eher interessant als die ÖA, aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere Antragsteller hier oder so. Ja, die Anregung kam gestern von unserem Bundeschef im Seekor, weil er meinte, es könnte sein, dass der ein oder andere Antrag halt auch sehr, wie soll man sagen, diskutiert werden muss und dass es gut wäre, den dann halt thematisch vorbereitet zu haben, falls er wirklich genommen wird, weil da ein paar bei sind, die etwas schwieriger sind, da muss man sich im Vorfeld mit beschäftigen. Und die Idee, das stimmt, war gut und ich würde aber sagen, das ist dann wirklich eher was für den Bund. Ja, wir haben ja gleich unter Sonstiges noch das, was jetzt so ein bisschen auch NRW betrifft, sowohl Kandidaten als auch diesen einen Antrag, ne, den wir vielleicht auch ein bisschen rausstellen wollen. Genau, würde ich nämlich sagen, wie gesagt, hier die Pending, die übergehen wir jetzt, die Themen sind noch nicht fällig, also das Interview zu GNUPG machen wir auch erst nach dem Parteitag. So, dann Presse.rt, Statistik. Paki, gibt's da was zur Statistik? Hast du was? Nee, das war nur, der Paki hatte da nur eine Anfrage Ach beantwortet. So. Die von dem Herrn, oh, wie hieß er denn? Von der Landespresse, ne? Ja, genau. Die wollten was über Mitgliederzahlen wissen, aber das hattest du ja erledigt. Westfälische Nachrichten war das, genau, Anfrage Mitgliederzahlen. Ja, ich hoffe, das, ich glaube, das weiß nicht, ob das zeitig war. Ich habe da jetzt keine Meldung mehr bekommen. Aber es war natürlich mit sehr wenig Vorlauf. 2 Tage? Ja, noch nicht mal irgendwie anderthalb. Ich suche auch noch eine Einladung. Irgendwas hatte ich noch gesehen, das ist im Vorstand gelandet. Das muss ich noch in die Pressekür rüberziehen. Und zu den Statistiken bin ich gerade dabei. Social Media, das bereite ich gerade vor. Okay. Willst du die dann noch reinpusten oder soll ich direkt weitergehen? Mach erstmal weiter, ich poste die dann zu. Alles klar. Wir haben beim Kompass haben wir ja Folgendes gemacht. Wir hatten unsere Nullnummer des neuen Formats, den 8-Seiter, jetzt in einer kleinen Auflage gedruckt. Über den P-Shop kann man den beziehen. Wir haben das zweite Heft letzte Woche fertig layoutet und es ist gerade in der Druckerei. Es wird zum Parteitag fertig sein. Heißt dann Kompass Kompakt. Wir haben wieder auf 8 Seiten aktuelle Dinge, die Piraten so machen drin. Die Themen sind etwas kürzer als früher abgehandelt, dafür dann aktueller. Also weil ja halt nicht mehr Quartalserscheinungen, sondern monatlich. Ich finde, ist ganz schön geworden, können wir euch dann auf dem Parteitag vorstellen. Dann käme ich weiter zu Termine, Aktionen. Dick angemarkt der Sys-Admin-Day. Da wollte irgendeiner was zu schreiben, ne? Ich glaube, das war ich, ne? Also ich glaube, ich wollte gar nichts schreiben, aber ich hatte gedacht, das ist doch vielleicht ein netter Tag, um einfach mal unseren Admins, die hier so ehrenamtlich tätig sind, Danke zu sagen. Den kann man auch nutzen, um sozusagen als ganz allgemein den Admins der Welt mal für ihre Arbeit zu danken, weil die haben ja so gesehen eine krass verantwortungsvolle Aufgabe und genau dafür ist auch dieser System Administrators Appreciation Day sozusagen in seiner Idee da. Geh mal zu deinem Admin oder auch anderen Admins und schenk ihm einen Comic und sag danke für deine Arbeit. Da käme der mir jetzt Adios gleich eine will Idee. Das schreiben. Ja, wollte ich gerade sagen. Da kam mir die Idee, du hast so schön gesagt, vielleicht möchtest du das ja schreiben. Also ich kann gerne an so ein ganz, also ich bin wirklich gar kein guter Texter. Aber ich würde mich wohl, wenn es dann da irgendwie ein Pad gibt und jemand noch dabei ist, etwas routinierter solche Texte schreiben kann, bin ich gerne dabei und helfe damit. Ja, dafür sind wir ja da. Du kannst ja den Input bringen und ein paar Ideen auch stichwortartig schreiben und wir vertexten das dann. Ja, klar. Das ist eine gute Idee. Ja, das kann ich machen. Cool. Super, danke. Ja, finde ich gut. Ja, August, da steht der 12.8. Weltjugendtag drin. Ich denke, wir haben ja nächste Woche auch noch eine Sitzung, da könnten wir vielleicht dann darüber sprechen. Weil das halt noch ein bisschen hin ist, es sei denn, irgendeiner sagt, er will sich jetzt irgendeines der Themen Anfang August direkt schon einarbeiten oder melden, dass er da was machen will. Also ich hatte auf der Mailingliste gelesen, der Puroda hatte was geschrieben von Atombomben, Hiroshima und Nagasaki, da was machen. Da wäre für mich die Frage, ob es dann nicht eher ein Bundesthema wäre. Aber das, denke ich, könnte ich mit ihm nochmal absprechen. Was ich noch aufgenommen habe heute in die Liste ist 22. bis 23.8. die Frostcon in Bonn, auch mit den Links. Das war auch jetzt irgendwie eine Idee, ob man da mal was drüber schreiben könnte. Ich habe aber da jetzt ehrlich gesagt noch keine Ahnung, in welche Richtung man da was schreiben könnte. Also einfach nur auffordern, dahin zu gehen, weil es eine tolle Veranstaltung ist. Vielleicht sind da ja auch irgendwie Piraten auf dem Podium. Keine Ahnung, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe es nur von der Mailingliste übernommen. Stand da irgendein Name dabei oder so? Wer das gepostet hat, dann könnten wir... Auch der Puroda war das. Auch der Puroda. Gut, dann hat er ja gleich schon 2 Fragen, die er kriegt. Okay, also was wir hier auf jeden Fall noch drin haben, 30.8. Tag der politischen Arbeit, da werden wir ja, glaube ich, gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Das müssen wir natürlich dann auch ein bisschen vorbereiten und so. Ich würde dann jetzt erstmal zu Sonstiges gehen, zu unserem Bundesparteitag Und da hatten wir ja festgestellt, huch, wir haben ja drei Kandidaten für den Bundesvorstand aus NRW, den Dennis, aktuell ja mit im Landesvorstand, die Maja früher bis vor kurzem auch im Landesvorstand und die Stefanie, die ja aktuell den Posten der Generalsekretärin schon ausfüllt. Da wäre es ja eigentlich nicht schlecht. Wir haben ja für die Pressemappe auch schon so kleine Kurztexte von Dennis und Maja. Sowas könnte man dann in jeweils ein Kurzporträt einbauen. Also ich würde gerne vorher noch darauf hinweisen, dass wir halt so Kandidaten hatten. Moni, du hattest das auch schon mal gesagt, dass das keine schlechte Idee wäre. Wie sollen wir es machen? Ist das eher Blog oder sollen wir das als kurze Pressemitteilung machen? Was meint ihr? Also ich fände da eine kurze Pressemitteilung sozusagen, ne, im Sinne von oder Ankündigung, ne, am Wochenende ist Parteitag, liebe Journalisten, ihr seid auch eingeladen und hier aus NRW kandidieren, die sind übrigens auch, weiß ich gar nicht, ob da noch irgendwelche Ratsmitgliedschaften oder so vorhanden sind, so in dem Stil. Ich würde vor allen Dingen gucken, auch nach der Erfahrung mit Paki, mal gerade gucken, wo die Leute tatsächlich herkommen und versuchen, das da auch an die lokale Presse zu spiegeln. Denn wir haben bei Paki gesehen, dass Aachen sich plötzlich dafür interessiert, weil Paki in Aachen gelebt hat. Also ich würde schon kleine Porträts mit dem Foto machen, nicht sehr viel Text, und das durchaus als Pressemitteilung machen, wenn sie denn gewählt werden. Aber wie gesagt, sehr genau gucken auch, wo kommen die Leute her und versuchen es da an die lokale Presse weiterzugeben. Ja, finde ich gut. Also das halte ich auch für sehr wichtig. Wir haben das, glaube ich, bei den letzten Nachwahlen hier für den Landesvorstand auch gemacht, dass wir immer auch dabei erwähnt haben, wo die entsprechend gewählten Menschen herkommen, weil das hilft auch den lokalen Leuten, wenn sie von der Presse angesprochen werden. Und sowas landet dann auch eher in der lokalen Presse. Und die finden das dann toll, dass jemand aus, ich sag mal Kleve, das fällt mir gerade noch ein, weil ich das beim Masch gesehen hatte, eben einfach in Landes- oder Bundesvorstand gewählt worden sind. Ja, finde ich gut. Dann sollten wir vielleicht gucken, das war am Donnerstag oder so. Ich habe ja die Texte von der Pressemappe von Dennis und Maja, von der Stefanie auch. Dann könnte ich die da rausnehmen, die Infos. Und das wäre vielleicht am Donnerstag, weil morgen sind noch andere Dinge zu tun, dann vielleicht die Pressemitteilung dazu schreiben. In Städten wie Neuss und Bielefeld haben wir sogar schon öfters gehabt, dass im Vorfeld, bevor irgendwas passiert ist, die Kandidaten sogar schon im Lokalblatt waren. Aber das ist eigentlich natürlich eine Sache, die vor Ort passieren sollte, aber je nachdem, wo die herkommen, wenn es jetzt dort keine Pressearbeit gibt, dann nicht so viele Piraten gibt, dann, ich weiß nämlich gerade auch nicht, dann wäre das vielleicht auch von der AGÖA aus zu machen. Sogar im Vorfeld, also noch bevor eigentlich der BPT stattfindet. Ja. Donnerstag könnte ein bisschen knapp werden, weil da auch Vorstandssitzung ist. Ja, okay. Ich habe das Problem, ich muss die ganzen Kandidateninterviews, die ich noch nicht veröffentlicht habe, auch von Dennis, noch fertig machen und sie in den Blog schieben. Das heißt, zeitlich ist das ein bisschen schwierig. Also ich könnte versuchen, dass wir das vielleicht morgen Abend machen. Habt ihr da Zeit? Morgen Abend hätte ich Zeit, ja. Also auch vorher morgen, wenn du einfach nur die Texte, die du hast, schon mal in ein Pad klatscht, wo ich reinkomme, könnte ich auch schon mal ein bisschen vielleicht vorarbeiten. Ja, aber ich denke, ich werde das erst ab frühen Nachmittag schaffen. Also ich werde das machen, ja. Gut, dann schick das doch einfach über die Mailingliste, wenn du dann das Pad aufgemacht hast, und dann gucken wir mal, wie weit wir dann kommen morgen. Alles klar. Entschuldigung. Dann hatten wir hier stehen, modulare Anträge, Partei für jüngere Menschen öffnen. Da kann der Michel, glaube ich, was zu sagen. Ja, kann ich was zu sagen, klar. Ja, die Nummer ist, glaube ich, klar. Wir wollen im Grunde genommen den Antrag, den wir in NRW gemacht haben, in richtig nochmal stellen für den Bund. Zwar in modular und in so, dass es rechtssicher ist. Ganz einfach. Das heißt, wir haben die Geschichte mit Elternzustimmung drin. Wir haben verschiedene Module, was die, was das Alter angeht, drin. Und ja, so halt. Ich finde den Anfang eigentlich in der Hinsicht sehr schön, weil es so ein bisschen ja auch was ist, dieses auf die jungen Leute zugehen, auch das nicht nur in Hinsicht Wähler von morgen, sondern eben halt auch die ernst nehmen, dass sie mit teilhaben können, mit selbst entscheiden können, auch wenn sie eben noch keine 18 sind. Das finde ich, ist eigentlich ein spannender Ansatz. Ich finde das so als Vision oder so als Idee wirklich gar nicht übel. Und obwohl das ja ein Satzungsänderungsantrag ist, es ist ja gar kein politischer Antrag, ist es, glaube ich, einer der politischsten Anträge, die wir auf dem Bundesparteitag haben. Und der kommt aus NRW und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall, wenn er denn angenommen wird in irgendeiner Form, sollten wir das auf jeden Fall hier in NRW auch pressetechnisch verwerten, weil er passt ja im Grunde auch zu unseren Anträgen, dass wir das Wahlalter senken wollen und dass wir versuchen, ne, junge Leute für Politik zu interessieren. Also all das kann man ja mit diesem Antrag auch kommunizieren noch. Ja, finde ich gut. Also es geht darum, den Antrag, den wir in NRW hatten, oder die Intention des Antrags, den wir in NRW hatten, nämlich mehr Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche, dass wir diesen Antrag nehmen, ihn auf die Bundesebene hieven und sagen, wir nehmen sowohl das Eintrittsalter, erstmal Eintrittsalter runternehmen und den Kindern überhaupt ermöglichen, Mitglied der Piratenpartei zu sein. Zweitens, um das Recht sicher zu machen, Erziehungsberechtigte müssen dem zustimmen, wäre noch eine Möglichkeit. Beitragsbefreiung wäre noch eine Möglichkeit, also eigentlich so offen wie möglich für Minderjährige zu werden. Und als zweiter Punkt geht es auch noch um Menschen mit Wohnsitz in Deutschland, weil es ja im Grunde genommen, also es geht ja darum, dass wir eben auch viele Leute haben, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Die können zwar, also die können auch in der Partei Mitglied sein, die können halt nicht gewählt werden und so, aber wir haben halt in der Satzung bis jetzt ganz häufig Sachen stehen, wie es kann jede Person mit Wohnsitz in Deutschland Mitglied werden. Jeder Deutsche im Sinne des Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland. Wenn Leute jetzt wieder ins Ausland zurückgehen, warum sollten dann automatisch aus der Partei rausfliegen? Solche Sachen halt einfach. Wir haben das alles zusammengepackt. Das sind, glaube ich, 5 Anträge, wenn mich nicht alles täuscht, die modular abgestimmt werden können und wo man einfach sagen kann, wie weit möchte man eigentlich gehen. Der humanste Antrag ist einfach zu sagen, wir nehmen statt 16 Jahren, nehmen wir 14. Das wäre so der kürzeste, der kleinste Schritt sozusagen. Und alles andere wäre, wir machen keine Altersbeschränkung und jeder, der in Deutschland wohnt oder eben auch im Ausland, es können einfach alle Mitglieder werden. So. Ich hätte jetzt dazu, ich finde es total cool, wurde ja eben auch schon gesagt, ne, ist ein Antrag aus NRW und der hat ja auch eine Geschichte, warum der entstanden ist, weil wir uns ja quasi mit dem, was ich nach wie vor unglaublich großartig finde, diesen Antrag eben, dass Kinder bei uns auf dem Landesparteitag eben mitstimmen können, den wir ja angenommen haben, das wird ja sozusagen auch so ein bisschen formell noch geheilt, weil es da noch ein bisschen das Problemchen gab. Das ist so der eine Punkt. Da würde ich halt denken, dass das Sinn macht, das vielleicht als NRW-Presse zum einen deutlich darzustellen, ist aber auch vielleicht irgendwie die Bundespresse dann interessant im Hinterkopf zu haben, dass da noch eine Geschichte davor existiert, nämlich dass die Piraten NRW sozusagen ein neues Demokratielabor auf ihren Landesparteien macht und das mal ausprobieren wollen und sich deswegen sozusagen überhaupt auf die Idee kam. Das ist der eine Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Der andere Punkt, weil ich das auch erst gelernt habe, tragischerweise sozusagen aus einer Kondolenz von Philipp Missfelder auf der einen Seite und eines ausgetretenen Austrittsschreiben, dass man in beiden Parteien wohl mit 14 bereits Mitglied werden kann. Das wusste ich nicht. Das nur so, weil ich dann gerne gesagt habe, ja, bei den Piraten kann man bei CDU und SPD auch. Das nur so als Hintergrund, nicht, dass man da irgendwas so bestreitet. Also wir haben das nochmal geprüft. In der SPD kann man mit 12 Jahren Mitglied werden, nicht erst mit 14. Die machen aber weiter keine Angaben zu den Bedingungen. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich wäre an der Stelle ein klein bisschen vorsichtig in der Presse mit dem Wort Kinder, Weil wenn wir uns zum Beispiel auf 12 Jahre einigen, fände ich so ein Wording von junge Menschen oder so sehr viel besser. Ich würde diese mit dem Ausdruck Kind ein bisschen vorsichtig umgehen, weil im Allgemeinen werden unter Kindern Leute verstanden, junge Menschen verstanden zwischen, ich weiß nicht, 3 und 8 Jahren. Insofern, ich würde einfach nur darum bitten, so ein bisschen aufs Wording zu achten, je nachdem, was bei dem Antrag auch rumkommt. Ja, sehe ich auch so. Hat denn, plus eins. Also mir fehlt da so ein bisschen die Einschätzung und auch ein bisschen die Erfahrung. Wie sicher ist das denn eigentlich, dass der überhaupt drankommt bei Vorstandswahlen und allen anderen Anträgen, die da noch so sind? Kann man da schon was zu sagen? Es gibt Wiki-Arguments zum BPT. Da wird im Moment halt gewotet, welche Anträge mehr Gewichtung bekommen sollen. Ich kann den Link mal eben reinposten, warte. Also, soweit ich weiß, steht die grobe Struktur steht sozusagen. Also, das heißt, das glaube ich zuerst eben also irgendwann sind Wahlen. Satzungsanträge, dann irgendwie Programm, ich weiß jetzt nicht mehr, Grundsatzprogramm, Wahlprogramm, Musikpapier oder irgendwie so. Da steht diese in der initialen Tagesordnung und ich war bei der Sitzung von der Versammlungsseite neulich dabei. Ehrlich hatten sie, glaube ich, noch keinen wirklichen Plan, wie sie das sozusagen intern strukturieren wollen. Das ist abgehakt. Und das soll dann. Du bist immer abgehakt, da vielleicht kurz die Taste loslassen und dann nochmal neu ansetzen. Ich probiere es noch. Mal, ist es jetzt besser? Naja, ist ein bisschen besser. Okay, so wie ich das bisher verstanden habe, gibt es noch keinen wirklichen Plan, wie die Anträge sozusagen innerhalb ihrer Gruppe, also zum Beispiel die Satzungsänderungsanträge, gereiht werden, sondern die Versammlungsleitung geht erstmal von einem initialen Setup aus, dass die Anträge in der Reihe, also es werden dann zum Beispiel erst die Satzungsänderungsanträge und innerhalb der Satzungsänderungsanträge werden die dann in der Reihenfolge, wie sie eingereicht sind, also sprich anhand ihrer Nummer, behandelt. Es sei denn natürlich, der Parteitag gibt sich die TO oder ändert die TO oder sonst was. Da hätte ich einen Vorschlag. Soviel ich weiß, ist der Geoffrey derjenige, der mit diesem Thema beschäftigt ist, der die Anträge gerade bearbeitet. Vielleicht sprechen wir den am besten an. Vielleicht kann er uns dazu irgendwas sagen. Ja. Aber ich würde sagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommen, was Anträge angeht, zuerst die Satzungsänderungsanträge. Da sind diese Anträge, was Alter betrifft, ich glaube, wir sind so bei 4 oder, also weiß nicht, ich glaube, es geht bei Satzungsänderungsantrag 4 oder 5 los und also es ist nicht ganz 4 bis 8. Ja. Ich habe das BPT-Arguments mal ins Pad kopiert, den Link, aber auch hier nochmal ins Mumble, da könnt ihr gucken. Zeile 184. Ich hätte jetzt rein technisch, die Frage, da müssten wir ein Pad so aufmachen und wer könnte anfangen, da morgen dann schon ein paar Sachen zu sammeln, dass wir einen Text haben, den wir dann vor dem Parteitag einigermaßen fertig haben, falls der Antrag dann drankommt, dass wir den direkt veröffentlichen können. Vaku, könntest du da ein Pad so aufmachen? Aufmachen kann ich gerne, aber ich fände es natürlich dann super, wenn die Antragsteller da ein bisschen was zu schreiben könnten. Das ist ein guter Vorschlag. Ich finde das aber, ist ja auch ein bisschen schwierig, ne, weil die Spanne der Möglichkeiten, die diese Anträge hergeben, die ist ja riesengroß. Mhm. Also es ist ja ein Unterschied, ob wir eine Partei öffnen für Menschen ab 14 oder für Menschen ab 10. Also das ist ja von der Bedeutung oder von dem, was man kommuniziert, doch schon höchst unterschiedlich. Ich würde dann vielleicht auch weniger auf das, auf die Details eingehen, sondern auf das, was sie eben auch gesagt hat, dieser Ausblick, dass junge Menschen bei den Piraten im Prinzip partizipieren können, dass sie da was machen können. Ich würde dann vielleicht eher auf diese Ebene gehen, als wirklich zu sehr in die Details. Und gegebenenfalls, wenn man es online stellt, das Video tatsächlich vom Landesparteitag noch drunter kleben, weil ich fand die Vorstellung des Antrags, ich weiß nicht, ob es das sozusagen rausgeschnitten gibt, ich habe gerade den Namen des Antragstellers vergessen, aber es war toll. Und das wäre noch so ein Schmankerl, was man unten drunter packen könnte. Und wie gesagt, für die NRW-Presse fände ich eben auch diese Geschichte dazu zu erzählen, wie es zu diesem Antrag käme in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, wie man das gut macht. Sehr schön. Ja, die Vorgeschichte könnte man ja tatsächlich schon mal so ein bisschen im Pad aufbereiten. Mit dem Video weiß ich aber auch nicht, ob es das irgendwo herausgeschnitten gibt. Also ich habe irgendwann mal verbittert mit Timestamp die YouTube-Aufnahme. Also das ist rausfindbar und wie ihr an meiner Qualität hört, vielleicht jemand mit einer schnelleren Internetleitung, das müsste eigentlich in Minuten machbar sein, das da eben rauszuschnibbeln. Und sonst die Aufnahme auch, ne, die Rohsachen, die hat doch bestimmt der Bernd oder ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Der Bubimann hat sich gerade angeboten, da sollten wir jetzt ganz, ganz schnell zuschlagen. Ja, ich hätte aber noch eine Anmerkung. Ich fände es gut, das dann vielleicht vorab nochmal mit den Eltern abzuklären, ob die damit einverstanden sind, wenn wir das dann praktisch für den Bundesparteitag verwenden. Dass das nicht so ist, dass die plötzlich überrascht sind oder so. Noch viel awesomer fände ich, wenn der Antragsteller vielleicht sogar selber Lust hätte, ein bisschen was mitzuschreiben oder vielleicht sogar ein Statement noch, ein kurzes Zitat oder so beizusteuern. Es ist ja aber schon klar, dass das alles bei morgen sein muss, ne? Ja, wie immer. Na, wir wollen es ja doch, nein, also wenn, soll es heraus, nachdem da irgendwas beschlossen worden ist, richtig? Ja, ja, aber wir müssen dann ja im Prinzip ein grobes Gerüst doch eigentlich übermorgen oder so schon haben. Ja, Michelle, hast du denn Kontakt zu dem Antragsteller in NRW, dass der damit ins Pad reingucken kann? Ich kann ihn anschreiben. Würde er dann allerdings erst morgen Nachmittag bis abends machen, ne? Ja, ja, schneller sind wir ja auch nicht. Ich will auch gerne wieder mithelfen, ich bin sogar Mitantragsteller. Also wenn sich da was findet, also ein Pad wäre auf jeden Fall schon mal super. Und wie gesagt, wenn wir das einigermaßen zeitnah fertig kriegen, gibt es ja auch eben diese Ansage von der Bundespresse, dass man auch denen, aber wir haben ja auch Leute hier, die Doppelfunktionen haben, den Text mit reinreicht. Die bringen dann vielleicht nicht die komplette NRW-Story mit LPT, aber haben dann auf jeden Fall auch in der Bundespresse was, mit dem sie arbeiten können. Ja, das nehmen wir dann mit. Okay, ich mache ein Pad auf und schicke das mal morgen mit Bitte um Weiterleitung an alle, die daran arbeiten möchten, einfach mal ein bisschen rum. Denk auch an den Daniel, der kann da vielleicht auch ein bisschen was schreiben. Ja klar, der ist ja jetzt bei den Anträgen quasi der Antragsteller, ne? Eben. Ja. Okay, gibt's dann zu dem Thema noch was? Sonst würden wir weitergehen. Wir haben dann in Zeile 188 die Plattaktion der Wittener Piraten. Das habe ich nur am Rande mitgekriegt. Wer hat da nähere Informationen? Paki, du oder du, Vaku? Also ich war an der Aktion beteiligt. Ich kann euch das gerne erzählen. Ja, echt? Das ist ja super. Ich bin auf dem Plakat ja auch irgendwie mit drauf. Man erkennt mich halt nur nicht. Also die Wittner haben sich zu diesem Plakat entschlossen, weil die SPD in Witten Plakate aufgestellt hat, wo der Oberbürgermeisterkandidat der SPD und weitere Mitglieder der SPD drauf sind und haben dieses Plakat hingestellt und da steht drauf schöne Ferien. Das haben sie im Grunde als Platzhalter gemacht, weil Wahlplakate dürfen erst ab dem 2. August aufgestellt werden. Und also haben die im Grunde getrickst. Und daraufhin hat der Stefan sich überlegt, das können wir auch. Und wir haben dieses Bild original nachgestellt, also mit genauso vielen Leuten an genau dem gleichen Ort, mit genau der gleichen Sitzhaltung und haben dann Plakate hergestellt, auf denen draufsteht, schönes Plakat. Und das wollte man zunächst in Witten dann nicht genehmigen, weil sie sagten, das sei ein Wahlplakat, da sei schließlich der Oberbürgermeisterkandidat der Piraten drauf. Und als wir dann gesagt haben, hey, aber auf dem SPD-Plakat ist auch der Oberbürgermeisterkandidat, dann haben sie halt doch die Genehmigung bekommen. Und ich finde das eine wunderbar ironisch-satirische Aktion. Und sie hat es ja auch in die Presse geschafft und ich fand das ganz großartig. Das hat übrigens auch total viel Spaß gemacht, diese Aktion. Das glaube ich. Ich habe das extra nochmal in Pad reinkopiert, weil ich das ja super fand. Vor allem halt hin auf diese Doppelmoral der Stadt. Also das hat mich echt geschockt, wie frech die sind. Aber ich, das war eine totale Spontanaktion. Für mich war das halt auch nochmal ein Paradebeispiel dafür, dass es gar nicht so viel braucht und dass es nicht immer so eine riesenlange Planung braucht. Es ist einfach nur Leute braucht, die bereit sind, ne, mal eben was zu tun. Mhm. Ich hatte das ja auch auf Facebook, also auf dem NRW-Account geteilt schon. Ja, das lief auch ganz gut. Da möchte ich kurz zu anmerken, ich habe die Statistiken ins Pad kopiert. Also wenn es interessiert, in Zelle 132 und 136. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, Paki? Ja. Wollen wir noch was kurz sagen? Sonst würde ich das kurz ein bisschen analysieren. Ich habe die Frage, ob es denn dazu Fotos gibt, die nicht von der BATS kommen. Also wir bräuchten ja Fotos, die wir irgendwie verwenden können, wenn wir darauf hinweisen wollen. Yeah. Also BATS-Artikel teilen ist schön, aber da kann man im Internet zumindest auf Anhieb gar nicht richtig erkennen, was auf unserem Plakat drauf ist. Doch, ich habe gerade einen Facebook-Link gepostet. Also die Fotos sind alle vom Stefan Borgräfe, beziehungsweise ich glaube, das hat Maya... Wer hat die Fotos gemacht? Weißt du das, Moni? Ja, das ist eine Wiener-Piratin auch, eine Fotografin gewesen. Kannst du den Namen vielleicht besorgen? Dann hauen wir das noch als CCY oder sowas rein. Also ich kann die Bilder und den Namen kann ich sicherlich auch nochmal besorgen, Stefan. Das ist kein Thema. Ich finde es schön, wenn wir das nochmal aufs NRW-Blog hieven mit dem Artikel aus der Watz. Ich ja. Schreibe dir mal eben an und frag den, wer das war. Okay, ja. Machst du das? Ja. Okay, sollen wir dann eben die Statistiken machen, Paki? Ja, gerne. Also Facebook sind vor allem rausgestochen der Bundestag, endlich weiten am 2.7. mit fast 10.000 Reichweite. Ich suche den Artikel mal eben raus. Ich weiß gerade selber nicht genau, worum es da ging. Aber das war so im Juli bisher der Beitrag mit der größten Reichweite. Ansonsten lief der Juli trotz Sommerpause relativ gut. Also grundsätzlich fast immer 1.000 bis 2.000, 3.000 Reichweite ist für den Facebook-Account recht ordentlich. Genau. Das war das Foto von dem Windows XP, was neu startet. Da ging es wohl darum, da gab es eine Anhörung und es sollte eine Präsentation gemacht werden. Eine Regierungsbefragung im Bundestag. Und dann bootete auf einmal diese große Anzeigetafel und ich habe mir dann dazu einen lustigen Text überlegt, der sich aus den ersten Zeilen des Star Trek Vorspanns bediente. Der Bundestag unendliche Weiten, wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer mit dem Betriebssystem Windows XP, das viele Lichtjahre von der aktuell neuesten Software entfernt ist, um sich durch fremde Spezialisten hacken zu lassen. Bekannte Sicherheitslöcher und neue Abstürze. In diese Software dringen dabei Hacker vor, die nie ein Bundestagsabgeordneter je zuvor gesehen hat. Das war halt eine lustige Kombi und wurde sehr oft geteilt und hatte 153 Gefällt mir, 17 Kommentare. Das war ganz ordentlich. Ansonsten kam noch gut weg der Basistarif. Das war dieses kleine Bild in Anlehnung an Kongstar. Das war Ende Juni. Der hatte 3.000. Und Aktion Dein neues Zuhause kam auch sehr gut an mit 3.000 Reichweite und sehr vielen Interaktionen. Das waren so die bestplatziertesten. Cool, das ist auch so eine Aktion, die kann man im Prinzip mit anderen Social-Media-Bildern ja auch noch fortsetzen, so bezogen dann auf die Grünen oder so. Das muss man ja nicht alleine auf die SPD fahren. Ja, ich sehe gerade, da sind zwei Privatnachrichten von Leuten im Screenshot. Ich tausche den gleich nochmal aus, damit die weg sind. Da Twitter, da gab es Höhen und Tiefen, also... Das ging so zum Anfang des Julis nach unten, dann kamen so ein paar Peaks. Relativ gut lief heute zum Beispiel dieser Tweet mit dem Betreuungsgeld. Dann hatten wir eine relativ hohe Reichweite bei den Tweet zur Panoramafreiheit mit dem Link zur Bundesseite. Und Moment, ich muss ein bisschen scrollen. Ja, die Reichweite kann sich sehen lassen. Also, ist echt okay. Ich würde das so stehen lassen. Also da waren jetzt keine besonders großen Auffälligkeiten. Insgesamt geht die Tendenz nach oben, allerdings sehr leicht. Also der Rückgang der Followerzahlen hat sich komplett gefangen und wir haben ganz, ganz minimalen Aufwind und zu gewinnen. Okay, ja, da werden ja sicher in nächster Zeit vielleicht ein, zwei aktuelle Dinge kommen, die wir dann nochmal gezielt abfahren können. Also ja, okay, das hört sich ja gut an. Gibt es dann dazu noch mehr? Sonst würde ich jetzt zum TDPA kommen. Das ist ja auch noch ein wichtiges Thema. Gibt es keinen Widerspruch? Wir haben am 30.08. in Köln-Ehrenfeld den Tag der politischen Arbeit. Und wir hatten ja gesagt, wir wollten den auch schon so ein bisschen im Vorgriff auf die Landtagswahl, auf die programmatische Arbeit bis dahin sehen. Wer von euch möchte denn was dazu sagen? Gerne Moni. Und Vaku. Also ich halte mich da diesmal raus. Ich werde aber auf jeden Fall mit zu den Leuten gehören, die auch Themen einreichen. Also der Gedanke dahinter war ja, politische Inhalte diskutieren, aber schon mal einen Hinblick auf ein mögliches Wahlprogramm, weil wir der Auffassung waren, dass wir uns da inzwischen Gedanken zu machen sollten, auch im Hinblick auf mögliche Zielgruppen, welche Themen wollen wir in den Vordergrund setzen oder welche Themen sollen einfach in einem umfänglichen Wahlprogramm stehen. Und das soll halt an dem Tag diskutiert werden und daneben wollen wir ja auch unbedingt nochmal eine Gruppe machen, die sich darum kümmert, wie muss eigentlich formal so ein Wahlprogrammantrag aussehen. Der unterscheidet sich ja schon so ein bisschen von so einem Grundsatzprogrammantrag. Und wir haben inzwischen drei Themen, habe ich gesehen. Ich denke, das wird sich auch noch füllen. Wir haben noch nicht ganz so viele Anmeldungen. Ich habe heute noch mal geguckt, das hält sich noch sehr in Grenzen. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall zum einen da Werbung betreiben müssen und zum anderen finde ich es halt gut, im Vorfeld tatsächlich auch was dazu zu machen, dass das so der erste Aufschlag für unser Wahlprogramm werden wird. Vielleicht kann man da ja auch sowas Ähnliches machen, wie wir das beim letzten LPT hatten oder wie wir das jetzt zum Bundesparteitag machen, dass wir vielleicht da auch optisch irgendwie so eine Art Mottobild oder sowas zu entwerfen, einen speziellen Header und dass wir das dann gezielt vorher so ein bisschen unter die Leute bringen über die Kanäle. Wenn wir da außer TDPA, also ich bin jetzt halt auch in der Fraktion, wo ich es kommuniziert habe, gefragt worden, was ist denn eigentlich TDPA? Wenn wir das als Check nehmen, da können sehr wenige Leute was mit anfangen. Da fände ich es gut, wenn wir da noch einen anderen schönen Hashtag hätten, den wir jetzt auch im Vorfeld schon benutzen würden, um die Leute einzuladen. Ja, finde ich gut. Vaku, du wolltest auch noch was sagen? Ja, das, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr gut, dass man vielleicht jetzt im Vorfeld mit einem Blogbeitrag und ja, einem entsprechenden Gesicht, sowohl einem Hashtag als auch einem hübschen Bild der ganzen Sache einfach einen Charakter gibt. Tag der politischen Arbeit, ja gut, ist vielleicht einem dann nicht mehr so ganz der Begriff, dass man das vielleicht noch einfach im Vorfeld mal noch ein bisschen erklärt. Moni und ich hatten ja, also überwiegend Moni hat das formuliert, ich habe es über die NRW-Info geschickt, diese Mail doch nochmal alle aufgefordert, sich zu beteiligen und Slots zu liefern, dass man das vielleicht auch nochmal einfach auf den Blog packt, natürlich auch nach dem BPT irgendwann, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben. Und das andere, was ich noch sagen wollte, es gibt einen Twitter-Account, der ist quasi von der AG Events, die ja quasi damit beauftragt ist, sowohl die Landesparteitage als auch die Tage der politischen Arbeit zu organisieren. Moni hat da auch Zugriff jetzt auf diesen Twitter-Account, dass man da halt vielleicht auch regelmäßig immer mal wieder auffordert, dass die Leute sich eintragen als Teilnehmer oder als Interessierte für die verschiedenen Slots, weil das ist für uns dann natürlich auch wichtig, zum Schluss bei der Raumaufteilung zu wissen, wie viele Leute interessieren sich für welches Thema. Okay, dann machen wir uns da einfach mal Gedanken, wie wir das dann aufbereiten, wie wir das bildlich darstellen und vielleicht fällt uns ja wirklich irgendwie ein schöner, einfacher Begriff ein für TDPA. Ich finde das, was Schreibi da in den Baum geschrieben hat, nicht so schlecht mit einfach NRW 2017. Ja. Finde ich eigentlich ganz schön. Finde ich auch spitzenmäßig. Ich habe übrigens gerade eben den Stefan angeschrieben wegen der Fotos und habe ins Pad den Namen der Fotografin geschrieben und den Link zu ihrer Internetseite, weil die ein Fotostudio hat. Vielleicht können wir das dann verlinken, wenn wir da was machen. Mhm. Und ja, die Bilder, also die auf Facebook auch gepostet sind, dürfen verwendet werden fürs NRW, wenn wir da was machen. Super. Ja. Gibt es dann dazu noch mehr? Ich habe mal gerade kurz getwittert, dass die Leute sich da in die Liste eintragen sollen. Weil erwartungsgemäß kommen dann immer, weiß nicht, 100 Leute oder 150 Leute und keiner hat sich vorher angemeldet. Das ist ein bisschen blöd, wir wollen ja auch planen können. Aber ich halte das jetzt auch noch für relativ früh. Die Erfahrung zeigt ja auch, dass sie sich das 14 Tage vorher anschauen und sich dafür interessieren und jetzt nicht im Grunde 6 Wochen vorher. Ja, und vor allen Dingen nicht vor einem Bundesparteitag. Also ich denke, da sind wir jetzt gerade, haben wir noch diese Konkurrenz. Und wenn wir die hinter uns haben, dann sieht das auch wieder ein bisschen anders aus. Sehe ich auch so. Gibt es dann zum TDPA noch mehr Anmerkungen? Wenn nicht, wäre meine Frage, hat jemand noch ein sonstiges Thema, was wir heute noch behandeln müssen? Ich würde vielleicht noch kurz die Anwesende, den angewiesenen Gast fragen, ob er noch was dazu sagen möchte. Also Frau Katak, möchten Sie kurz noch einen Kommentar abgeben oder wie es Ihnen gefallen hat? Das würde mich freuen. Sehr gerne. Also ich fand es sehr interessant, mal dabei sein zu dürfen. Vielen Dank dafür erstmal. Es ist einfach ganz interessant, mal zuzuhören, wie Sie sich sozusagen strukturieren und wie Sie sich organisieren und was Sie so alles planen. Ich fand übrigens das Plakat auf die SPD auch sehr... Ja, vielen Dank. Danke. Also, war sehr nett und ich glaube auch, dass es eine gute Reichweite erzielt hat. Und zumindest bis hier nach Berlin kam es auf jeden Fall auch. Ich gebe das an die Piratenwitten weiter. Moni war ja mit dabei, die ist ja mit auch auf dem Foto. Genau. Die Sitzungen und uns sind öffentlich, also die sind jederzeit besuchbar. Super, ja, dann gerne wieder einmal. Würde uns freuen. Wunderbar, dann herzlichen Dank mal, dass ich dabei sein konnte. Gerne. Ja, Jürgen, dann ist es an dir, die Sitzung zu beenden. Oder es sei denn, es gibt da Gegenrede. Ich sehe schon, da hat einer die 22 eingetragen. Das war ich. Das war so, ne? Okay, dann beende ich hier die Sitzung 22.12 Uhr, 21.07. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ebenso, danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.